Kundgabe 8829. Empfangen am 13. und 14.07.1964. Scheingottesdienst. Wie nötig es ist, euch Aufklärung zu geben über die Verbildung der Lehre, die angeblich von mir ist, geht daraus hervor, dass die Menschen zum größten Teil nur dessen achten, was menschlicherseits hinzugefügt wurde, doch meine Lehre unbeachtet lassen. Und immer wieder muss ich es betonen, dass nur die Liebe-Lehre Inhalt meines Evangeliums ist. Denn so wie ihr wisset, dass euer ganzer Erdenlebenszweck die Umgestaltung zur Liebe ist, werdet ihr auch die Bedeutung meiner Liebe-Lehre erfassen und euch lösen von aller Zeremonie, die in meinen Augen eben nur Zeremonie ist. Äußerlichkeiten, denen keinerlei Wert beizumessen ist. Wie viel Zeit verbringen die Menschen mit einem Scheingottesdienst, wo sie alles nur verrichten, aus Angewohnheit, wo die geistige Verflachung nicht mehr abzuleugnen ist, wo sie keinerlei Anstalten machen, sich in der Liebe zu üben, dem einzigen Gebot, das ich den Menschen lehrte, als ich über die Erde ging. Und dass dies der Fall ist, geht daraus hervor, dass die Liebe unter den Menschen erkaltet ist. Was also nützet euch ein solcher Gottesdienst, wo ihr nur Pflichtgebote erfüllet, die ich nicht bewerten kann, und ihr glaubet, jegliches liebeloses Handeln gutmachen zu können durch desto eifrigeren Kirchenbesuch und Erfüllen aller von Menschen erdachten Handlungen. Und ihr glaubet, recht zu denken und zu handeln, und stehet doch im Irrtum, weil es keinen Menschen unter euch gibt, der auf die Stimme des Geistes hört, weil ihr Menschen unter gegnerischem Einfluss steht, sich von eigenem Denken zu enthalten, weil ihr darum nicht in die Wahrheit eindringen könnet, und ihr also, die ihr als Führer der Menschen euch hinstellt, diese hindert, den Geist in sich wirken zu lassen. Denn was dieser ihn lehren würde, widerspricht gänzlich eurem Gefüge, und ihr verurteilt ihn als Ketzer, der aber in Wahrheit mein Jünger ist, der dazu berufen ist, die Wahrheit unter die Menschen zu tragen und den ich als Aufnahmegefäß meines Geistesstromes erwählte, um euch diese Wahrheit zu künden. Ihr Menschen sollet euch nur zur Liebe wandeln, ihr sollet die Ich-Liebe bekämpfen und immer nur Liebe zum Nächsten üben, und ihr werdet einen Segen erfahren, der alles übertrifft. Ihr werdet in rechtem Denken stehen, euer Geist wird euch belehren von innen und ihr werdet euch von selbst lösen, von falschem Gedankengut, ihr werdet des Öfteren in die Stille gehen und mehr Segen erfahren als von einem Gottesdienst, wie ihr ihn ausübet. Wer aber die Liebe hat, der erkennt auch den Irrtum als Menschenwerk. Es sei denn, er glaubet so tief und lebendig, dass ich diesen Glauben nicht zu Schanden gehen lasse, dass sie mir so verbunden sind in ihrem Glauben und alles tun wollen, was ihnen gut erscheint vor meinen Augen. Dann aber bewerte ich sie nach ihrem Liebegrad und schenke ihnen blitzschnell die Erleuchtung bei ihrem Abscheiden von der Erde. Doch solche Menschen sind nur selten. Die meisten kommen nur noch den Gebräuchen nach und ihr Glaube ist tot. Er kann auch nicht zum Leben kommen, denn die Liebe fehlt ihnen, die den Glauben erst lebendig macht. Und ob ich von oben herab immer nur die Liebe predige, es ist das Menschengeschlecht entgeistet, und also hören sie auch nicht, was ich ihnen zu sagen habe, und sie werden zugrunde gehen am Tage des Gerichtes, weil ohne Liebe kein Mensch selig werden kann. Amen.